Die Personalanhörung über die neuen Kandidaten für die Regierungsämter wie Ministerpräsidenten im südkoreanischen Parlament, die ab 24. Mai stattfindet, wird zu einem Schauplatz für die Konfrontation mit der TVRK. Die in der Präsidentenwahl verlorenen Konservativen wie die Partei für Freies Südkorea problematisieren vor allem den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten und fordern ihn dazu auf, einen klaren Standpunkt zur Verbesserung der Menschenrechte im Norden zu äußern und fragen, ob er es zustimme, dass der Norden im Hintergrund des Untergangs des südkoreanischen Kriegsschiffes Jeonan stehe. Sogar die bösen Leute wie So Chang-un, der aus der Partei für Freies Südkorea ausgewiesen worden war, redeten bei Anhörung lautstark, dass die Objekte der Anhörung einschließlich des Kandidaten für das Amt des Präsidenten des Nationalen Nachrichtendienstes überprüft werden sollen, ob diese Nordkorea abhängig seien oder nicht.